mehr. Will ich auch noch Fete, wird meistens alles leer. Komm mein Freund, geht ein Glas. Bin ich zu bremsen, will Spaß. Komm mein Freund, stoß mit mir an. Komm mein Freund, steh einen Mann. Denn heute werden wir stramm. Ich bin sternhagelvoll. Sind andere entsetzt, find ich's toll. Kann nicht verstehen, was die Leute reden. Bin halt ein Trinker, will gern einen heben. Meine Freunde denken so wie ich, lassen mich nicht im Stich. Komm mein Freund, hebt ein Glas. Bin ich zu bremsen, will Spaß. Sehne mich nach einem neuen Rekord. Extra alles im Akkord. Denn Trinken ist für mich wie Sport. Komm mein Freund, hebt ein Glas. Bin ich zu bremsen, will Spaß. Komm mein Freund, stoß mit mir an. Komm mein Freund, steh einen Mann. Denn heute werden wir stramm. Ja, einer geht noch rein. Ja, einer geht noch, einer muss noch sein. Ich bleibe standhaft, bleibe zäh. Trinke weiter, tut mir morgen auch der Schädel weh. Komm mein Freund, hebt ein Glas. Bin ich zu bremsen, will Spaß. Sehne mich nach einem neuen Rekord. Esse alles im Akkord. Denn Trinken ist für mich wie Sport. Komm mein Freund, hebt ein Glas. Bin ich zu bremsen, will Spaß. Komm mein Freund, stoß mit mir an. Komm mein Freund, steh einen Mann. Denn heute werden wir stramm.